Reise, schwindet hin, was bald und groß, schwindet Hoffen, Hassen, Lieben, und ist nichts in sich geliehen, als der letzte dunkle Punkt, als der letzte dunkle Punkt. Schwindet hin, was bald und groß, schwindet Hoffen, Hassen, Lieben, und ist nichts in sich geliehen, als der letzte dunkle Punkt, als der letzte dunkle Punkt.